das immer? Wie fangt ihr immer an? Also ihr redet bestimmt erstmal 10 Minuten, weil, genau, weil ihr euch dann zusammensetzt. Genau. Und dann sagt ihr dann, jetzt ist der Moment, wo wir aufnehmen. Und dann begrüßt ihr nochmal. Und jetzt entsteht diese weirde Situation. Und wegen, man weiß nicht genau, wer redet jetzt und wer begrüßt jetzt schon und nehme schon auf. Oder wie ist das bei euch? Ja, wir zanken auch ein bisschen darum, wer die Begrüßung spricht. Nachdem ich einmal in einer Folge von allen beleidigt wurde, als ich die Begrüßung gesagt habe. Und die gesagt haben, oh, jetzt hör mal auf mit so einer Moderatorenbegrüßung. Also seitdem weigere ich mich zu begrüßen. Ja, ja. Du bist schon gemobbt auch, weil du so viel Erfahrung hast. Ich bin auch bemobbt, weil ich sprechen kann, ja. Sehr gut. Ich auch. Das ist ja witzig. Ich auch. Ich habe neulich mal nochmal gesagt. Boah, was für ein natürliches, authentisches Gespräch gerade am Laufen, ja, ist. Ich würde es gerade ganz gern ungern beenden. Ich bin auch nie so dankbar, dass irgendwer ein Gespräch angeklingelt hat. Ich mag das total gern, wenn man irgendwie der Podcast losgeht und es ist einfach so ein ganz authentisches, normales Gespräch. Also, man einfach man reden, tut ja so, als wenn man noch gar nicht angefangen hätte. Und ich habe meinen Booster Energy Drink TM Trademark getrunken und schon ging es einfach los. Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu das Podcast Hallo UFO. Yeah. Yeah. Und heute Hallo. Mit Map. Ich dachte, dass du währenddessen redest, vielleicht, dass ich nicht so ganz beschissen dastehe. Nee, cool nachgemacht. Ich soll das jetzt singen? Nein, du sollst einfach reden, während ich das im Hintergrund. Ach so, ah ja. Ich hab mir eine Sache aufgeschrieben auf meinem fucking Text. Klappt ja super. Okay, los. Hier ist Nils Bogenberg von Gäste ist Geisterbahn. Okay, herzlich willkommen. Und hier ist Herm. Dankeschön. Das ist Herm. Herm. Nee, der rollt den Haar ja nicht so wie du. Aber müsste er eigentlich. Du bist ja professioneller R-Sprecher. Ich bin professioneller R-Sprecher. Willst du gleich jetzt mit deinem Zeugnis anfangen? Ich habe jeden Buchstaben eine Note. R war eine 1. Ich habe im Sprechen eine 1 bekommen. Also, Leute, alles, was ihr heute sagt, ist es mit Sicherheit falsch. Und ich kann es mit Sicherheit korrigieren, also kein Problem. Wir kriegen das hin. Jetzt in dem Bereich Moderation gab es 100 mögliche Punkte zu holen. Nils, was denkst du, wie viele von diesen 100 möglichen Punkten hat der Stefan sich geholt? Die Moderation ist auch wie oft hat er in den Talersack gegriffen und hat sich da Punkte rausgeholt? Was ich vom Podcast UFO kenne, muss das auf jeden Fall im höheren zweistelligen Bereich gewesen sein. Oh, das ist aber sehr nett. Oh! Das ist aber jetzt aber schon mal sehr nett. Also ich hätte mit allem im einstelligen Bereich schon zufrieden gewesen. Aber okay, es waren 97 Punkte tatsächlich. 97? Ich finde es unfassbar übertrieben von 100. Also, aber naja, die Noten werden dann hinterhergeschmissen. Ich meine, damit kann ich mich ganz gut leben. Aber ich denke, dass es das nicht so ganz so gut ist, dass wir jetzt am Anfang das verraten haben. Weil jetzt wird natürlich der gemeine Hörer erwartet ja sehr viel von mir, moderativ. Ich habe mir deswegen auch ein paar Fragen aufgeschrieben, aber die habe ich jetzt noch nicht raus. Ja, hast du nicht auch. Wer ist denn Nils eigentlich überhaupt? Nils und ich, wir kennen uns ja schon ewig eigentlich. Ja, du und ich, also, das ist so. Also wir kennen uns jetzt. Fang ich so an. Du und ich dürfen uns nie verlieren. Oder so, ne? Ging es so. Habe ich es nicht verstanden. Da merkt man, wir kennen uns zwar schon aus dem Kindergarten, aber er ist doppelt so alt. Ihr wart nie auf einer Wellenlänge. Da gibt es dieses Lied von Ullinberg, wonach auch ein Musical in Berlin benannt ist, hinter dem Horizont. Hinter dem Horizont. Und da singt er doch zwei wie wir, die durften sich nie verlieren, glaube ich. Das stimmt, ja. Ich war da drin tatsächlich. Ich war da drin tatsächlich in die Musical. Aber dafür werden die auf jeden Fall wieder 10 Punkte abgezogen. Mal werden wir 10 Punkte abgezogen. Ja, ist okay. Es war wirklich nicht so schlecht. Es war, ist halt, ich finde immer Musicals relativ lustig, die nicht für Musicals als Musicals gedacht sind, sondern wo einfach ganz viele Songs, die nicht irgendwie im Zusammenhang stehen, irgendwie zusammengewurschtelt werden und dann so eine ganz komische Geschichte, mit sonst komischen, wirren, random Geschichte werden die verbunden, die Songs. Aber so eins ist das halt, aber in ganz gut sogar tatsächlich. Die haben nur noch 60 Minuten, ne? Also Entschuldigung, ja. Hast du da was gelernt so über die Geschichte der Teilung Berlins? Ja, es war eine Mauer da, die war irgendwann weg. Es war also im Prinzip die Geschichte in zusammen. Aber was ich so geil am Nils finde, ist einfach, dass er irgendwie auch keine Angst hat, irgendwie neue Dinge auszuprobieren und einfach sich völlig in neue Themenbereiche stürzt und einfach sagt, gut, ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen älter, aber ich will es einfach nochmal wissen. Ich probiere es einfach nochmal. Ich gehe nochmal rein. Du hast jetzt auch einen Podcast gegründet tatsächlich. Ich habe auch einen Podcast, ja. Und das finde ich einfach so toll, dass er sagt, nicht finden nur... Finden wir das gut eigentlich? Ich habe nicht nur einen Blog, ich habe nicht nur eine erfolgreiche Kochshow. Ja, Kochshow. Nee, Spielshow. Mach einen Daumen, gib mir einen Daumen. Nee, Kochshow ist so. Spielshow, eine Casino-Show. Naja, Film. Live-Show. Film. Varieté. Nimm das Wahrscheinlichste. Das Wahrscheinlichste ist eine Casino-Show. Casino. Ganz klar. Da fährt man echt immer ganz diese gut. Diese Fallschirm-Show. Fallschirm-Show. Fallschirm-Casino-Show. Casino-Show. Ja, wenn man auf der Party jemanden trifft, einfach, ich rate mal. Casino-Varieté. Und da stehen die Frauen richtig gut drauf, wenn man ihren Beruf errät. Was sind Casino-Varieté? Roulette. Mit Roulette in Strapsen, oder? Ja, genau. Hast du mal Roulette gespielt tatsächlich? Nee. Ich habe aber immer gedacht, wenn ich mal ins Casino gehe, dann interessiert mich Roulette auch nicht, weil da fühlen sich die Chancen am schlechtesten an. Ich wollte immer Blackjack spielen, weil ich gedacht habe, naja gut, da kann man die Karten. Na gut, zähle ich die Karten halt. Nee, es gibt ja jetzt... Es sind 72 Karten. Roulette ist ja dieses Ding, wo ich gehört habe, da gab es mal so einen Trick, dass man, wenn man einmal auf Rot setzt und es kommt nicht Rot, muss man das Doppelte auf Schwarz setzen. Und wenn das immer noch nicht kommt, muss man das Doppelte davon wieder auf Rot setzen und immer so weiter. Und wenn man gewinnt, muss man halt wieder von vorne anfangen. Ja, das wäre so ein ganz einfacher Logarithmus. Der Verdoppelungstrick, sodass das auch wenn du immer verlierst, wenn du irgendwann mal gewinnst, holst du alles wieder rein, was du geholt hast. Und noch mehr. Und die Chancen sind ja immer 50-50. Und ich habe das dann versucht, hatte aber nur 10 Euro auf Klassenfahrt mit. Wir waren gerade 18, konnten ins Casino gehen in Berlin. Dann habe ich das gemacht mit 10 Euro, aber dann ist das Geld halt relativ schnell weg, weil du irgendwann 10 Euro halt setzen musst auf eine Farbe und wenn die nicht reinkommen, hast du halt verloren. Ja. Aber wenn du sehr viel Geld hast, kann man, glaube ich, sehr viel sehr schnell reichen. Du kannst gut nicht schlagen. Und das ist tatsächlich, es gibt wahnsinnig viele so Spam-Seiten. Oh, werde schnell reich im Internet mit diesem Casino-Trick. Mhm. Und diese Tricks werden natürlich von Online-Casinos gestreut, weil sie funktionieren einfach nicht. Sie wirken sehr gut, weil der Mensch einfach stochastisch sehr unintuitiv ist. Er denkt, ja wenn Rot ja schon mal kam, dann ist beim nächsten Mal die Wahrscheinlichkeit, dass Rot kommt, ja ein bisschen geringer. So, und dann denkt man sich, okay, wenn ich immer wieder auf Rot setze, irgendwann muss Rot ja kommen, weil die Wahrscheinlichkeit wird ja immer geringer, was nicht stimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist immer 50%. So, aber da ist der Mensch intuitiv einfach sehr schlecht und das kann man sehr gut ausnutzen. Deswegen Leute da draußen, wirklich, Lasst euch nicht auf diese Endlosspirale rein. Klar, Nils ist ein Casino-Freak und ich will dir überhaupt nicht. Ich will dir da gar nicht reingrätschen. Ich will auch deine Show nicht kaputt machen. Ich meine, du, ohne Witz. Du hast da einfach aufgebaut. Deine Tiger-Lama-Show ist immer noch super geil und dafür gehe ich gerne ins Casino. Aber Leute von den Roulette-Tischen. Ja. Auf einem Kreuzfahrtschiff habe ich mal Roulette-Tische geschrieben. Zu Sturmflügen, ne? Also nicht Kreuzfahrtschiff, auf einer Fähre. Unser Gast wollte gerade was sagen. Ich wollte auch was sagen. Und nur weil er Gast ist, jetzt plötzlich. Was hast du? Du hast auf dem Kreuzfahrtschiff? Ja, auf einer Fähre. So, wenn man so von Dänemark nach England fährt, und dann ist man so für 20 Minuten irgendwie so im Weltraum. So, da gelten die Gesetze nicht. Weil da das sind die Grenzen. So für 20 Meter gibt es keine Gesetze. Da ist so gesetzesfreier Raum. Zollfreie Zone. Und dann irgendwie plötzlich kommt der Alkohol raus, irgendwie die Kinder werden vergewaltigt. Und dann fährt so ein Casinotisch aus dem Boden. Ja, genau. Und dann kann man irgendwie Billard spielen, aber es schwankt ständig. Und aus der Decke und also, yeah! Die Tiere fangen an zu sprechen. Weird, was ist hier los? So wie die Sauerstoffmasken, einfach bei jedem. So ein Narnia. Ja, genau. Das Problem ist auch, das Schiff die ganze Zeit schwankt. Ne? Das heißt, du hast diese Roulette-Kugel, die sich im schlechtesten Fall unendlich lange einfach dreht, weil es schwenkt immer. Ja, aber dann greift ja wieder eine ganz andere Wahrscheinlichkeitsrechnung und das wird nur erklärt. Ja, da muss man immer Casino verdreifachen. Halt. Da muss man immer dreifachen und es gibt auch, ach, keine Ahnung. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich habe mir zwei Fragen aufgeschrieben. Also eine ist, eine davon ist, bist du Banksy? Banksy? Achso, ja. Weil wir die jedem stellen wollten, mal irgendwann. Wenn ich sage nee, dann ist es ja ganz auffällig. Also ja, dann würden wir dich in den näheren Kreis stellen, aber wir wissen selber nicht, wie diese Frage hinkommt. Das ist so scheiße, das ist so eine scheiß gesagt, Art von Moderation. Entschuldigung, ich habe 97 Punkte immer in der Moderation. So Dinge zu machen, wo der Gast dann delivern muss. Aber dafür kommt ein Gast doch, oder nicht? Aber nein, also ich finde, meine Grundregel ist, ich finde, man muss den Gast in Situationen bringen, in denen er performen kann, aber nicht in denen er performen muss. Ja, ich verstehe. Und es gibt oft so Radiosendungen, wo es dann heißt, so, ey, du bist doch Comedian, was ist denn deine Meinung zu Griechenland? So, und dann musst du, und da hast einfach keine Ahnung. Das stimmt. Und das ist scheiße so. Und gute Talkshow-Host, irgendwie Jimmy Fallon, die schaffen es, Leute in eine Situation zu bringen, wo sie scheinen können, aber nicht unbedingt müssen und nicht dumm dastehen, wenn sie es nicht tun. Also wenn wie Nils jetzt, sagen wir, die Gags ein bisschen spärlicher kommen, am Anfang der Folge, dass er dann nicht komplett scheiße aussieht. Ja, aber das war doch schön, der Banksy. Fand ich auch nicht. Ich habe 97 Punkte, also nicht 100, aber ich glaube trotzdem, man sollte den Gast vorher nicht beleidigen. Man sollte den Gast, wir sind jetzt die ersten 10 Minuten, die drei, 10 Minuten. Vielleicht sind es die drei, du hast ja schon 10 abgezogen bekommen. Ach ja, sorry. Weißt du, was ich glaube, Stefan? Aber wirklich zu Recht. Ich glaube, wenn ich diese Prüfung machen würde, ich würde 3 Punkte bekommen. Und zusammen. Von wem ist denn diese Prüfung überhaupt? Haben wir die 100%. Was hat die denn gemacht? Und zusammen sind wir perfekt. Also war schauspielerisch grandios, aber wir haben leider keine Kamera. Ja, Nils hat reingeredet. Aber sehr gut. Wer hat denn die Prüfung gemacht? Die Handelskammer oder? Stefan Raab. Ich weiß nicht genau, was das war. Da war mal so eine Frau, die hat gesagt, die hat gemeint, sie putzt da immer. Aber wir haben sie mal. Das so schlecht rübergebracht. Das kann nicht sein. Sie das die so muss Moderatorin sein. Die muss eine Schauspielerin sein oder so. Und dann haben wir halt immer gedacht, ja, okay, warum sie sich immer so dieses Putzoutfit so auch noch anziehen. Ich kann nicht putzen. Dieses Putzoutfit, dachten wir, das ist übertrieben. Naja, also too much. Und dann, naja, aber halt 97 Punkte, ich sag's nur noch. Ich habe heute YouTuber gesehen. Ich habe mir heute KFC geholt. Du bist ja auch YouTuber. Ich bin auch YouTuber. Wusste ich bis gestern gar nicht, bis in meiner Vorbereitungszeit. Aber okay. Die goldene Überleitung. In der man den Co-Moderator komplett doch kaputt die macht. Einmal kurz erzählen. Ja, nee. Ich hab mich heute mit so einem richtig schönen, so einer Hühnchenkeule, die noch halb gelebt hat, irgendwie aus so einer Massentierhaltung, die noch halb gezappelt hat, so Schweiß und Fett triefend, habe ich mich einfach vor den Dom gesetzt, weil ich mir dachte, fuck it, warum nicht? Und ich habe YouTuber gesehen. Und zwar zwei von Ape Crime, André und Genghis. Okay. Du bist da drin im YouTuber? Ja. Jetzt muss ich sagen. André und Genghis. Von Ape Crime ist das jetzt die angemessene Reaktion. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Es ist ja, ja immer so. Weinen vielleicht. Den ganzen popkulturellen Hintergrund. Das ist ja so, ey, war es das andere? Das ist ja so ein bisschen das Klischee, dass Köln so die YouTuber-Hochburg ist. Okay. Und dass man irgendwie rumkommt und sofort in einem Vlog irgendwie ist, wenn man aussteigt aus dem Zug. Und deswegen fand ich es humoristisch interessant, dass es tatsächlich so war, dass ich YouTuber gesehen habe. Und ach zwar so. Sind die vorm Dom auf ihren Longboards gefahren. Ach so, okay. Und jetzt habe ich den Witz verstanden. Okay. Erst den Witz, dann der Kontext. Klassisch. Die ganzen Gag-Details haust aber jetzt erst auch nachher hin raus. Ja, ja. Das mit dem Longboard ist ja auch so ein Klischee. Das wäre auch voll lustig. Ja, da will ich doch am Ende hinkommen, du. Also, ich hau's jetzt, wie es mir geht, jetzt einfach mit ganz nüchtern runter. Eine schwere Geburt. Ist jetzt scheißegal, ich hau's jetzt einfach ganz nüchtern runter. Auf jeden Fall, ich habe die beiden YouTuber gesehen, wie sie mit Longboards vorm Dom gefahren sind und hinter ihnen ungelogen wirklich so eine Schar Fans, die ihnen einfach hinterhergelaufen ist. Und nicht so als Event irgendwie, so wir laufen jetzt durch Berlin irgendwie so marathonmäßig, sondern wirklich so, ich will dich berühren mäßig, wie so eine Zombie-Schar hinter denen hergelaufen ist, die sie immer so weit verfolgt haben, bis sie nicht mehr sehen konnten und dann abgebogen sind und wieder sich verlaufen haben. Und da haben plötzlich auch die Longboards Sinn ergeben für mich, dass die YouTuber diese Longboards haben, einfach um den Fans davon zu fliehen fahren, zu tatsächlich. Um fliehen zu können. Aber es ist nur so lange cool, bis die Fans diesen Trend aufgreifen und einfach irgendwann besser fahren. Und die Fans YouTuber dann müssen reiten. Auf so Segways. Irgendwann fliegen die immer mit so Drohnen. Habt ihr nichts aus dem Kalten Weltkrieg gelernt? Fuck it. Ey, gute Pointe, aber versprochen. Schade. Naja. Sprecht drin, ich kann es nur noch empfehlen. Auf jeden Fall war das tatsächlich sehr beengt. Aber ganz kurz nochmal zum Thema Massentierhaltung, weil wir müssen. Aber ganz kurz noch zum Thema Fans. Lass uns kurz noch bei Fans bleiben. Es war so interessant, dass Fans früher, als ich so bei Viva war, ich war damals bei Viva und dann gab es ja auch so Fans, die das so. Gut, dass du es ansprichst, ja. Und da war das immer so, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin, dass die mich nie angesprochen haben, aber wenn ich so 5 Meter an denen vorbeigelaufen war, dann haben die sich immer umgeregt mit ja, und das war's auch. Ja, ja, das war die vollständige Interaktion. Man hat immer gewartet, dass ich mich umdrehe und dann so auf die zugehe oder so und sage, aber hey, da seid ihr ja. Aber du bist da ein bisschen erfahrener. Kannst du mir vielleicht mal als, sag ich mal, Nils Bokelberg in Spee, Zukunfts-Nils Bokelberg. Das wünsche ich mir nicht. Mal ein paar Tipps geben, wie man deine Comedy-Persona wird von Folge zu Folge arroganter. Und wir schließen mit Sympathien einfach voll ab, ist okay. Ja, ja, okay. Ein Superlativ nach dem nächsten. Ja. Und bei mir ist oft so, ich laufe an jemandem vorbei und der sagt dann, hey, du bist doch der Beefträger. Ja. Und dann kommt dieser Moment, wo man sich entscheiden kann, bleibe ich stehen oder laufe ich weiter. Ja. Einerseits, wenn ich stehen bleibe, bin ich in einem Gespräch drin und vielleicht will er dieses Gespräch gar nicht. Ja. Und dann stehe ich so da, als würde ich Anerkennung erfischen wollen. So, dann stehe ich da und so, und was? Oder du gehst weiter auf die Gefahr, arrogant zu wirken. Was machst du? Also, wenn grüßend weitergehen. Naja, also wenn er dir irgendeine Frage stellt oder so oder auf dich zukommt und dir die Hand geben will und so, dann ist klar. Ja. Aber wenn er nur sagt, hey, du bist doch der Beefträger und soll es dann stehen bleiben oder nicht? Jetzt eine Antwort, ja oder nein? Ich bin da, glaube ich, selten stehen geblieben, wenn es einfach nur so, wenn, ey, du bist doch Nils oder so. Aber ich habe dann immer gesagt, irgendwie sowas gesagt wie, yeah. Oder hey. Okay. Sowas kann man da. Nachdem du 5 Minuten lang überlegt hast, was du sagen willst. Yeah! Eine Reaktion zeigen, aber nicht irgendwie, ich meine, der will ja sowieso kein Gespräch mit dir. Der will ja nur dir sagen, dass er dich erkannt hat. Aber man die cool. Top 10 der Jugendwörter 2015 irgendwie raussuchen. Einfach so. Yeah! Geil! Hey, Alpha Kevin! Das sind Top-Jugendwörter! Yeah und geil! Alpha Kevin. Alpha Kevin ist ein Wort. Was aber jetzt, glaube ich, gestrichen wurde. Dürfen die Jugendlichen jetzt nicht mehr sagen. Genau, das ist ja das Ding. Merkeln. Merkel. Das hast du zum Beispiel einfach, das hast du aber gut gemerkt. Um den heißen Preis herumreden und so. Könntest du sagen. Das hast du gut gemerkt, dass ich der Beefträger bin. Ja. Dann hättest du auch so, dann wärst du bei der Jugend und dann wärst du bei den. Bei der Jugend unten durch. Part of them und so. Aber man ist doch dann auch in der Situation, dass man die Erwartungen nur enttäuschen kann, oder? Also, das, was sich diese Leute davon erwarten, einen Star zu treffen, kann nur enttäuscht werden. Weil du hast diese Lichtgestalt Nils Bokelberg vor Augen. Ich bin so gut, dass du mich thematisch gerade voll aus dem Thema raus nimmst. Und dann kannst du ja nur enttäuscht werden, oder? Also, das ist für mich der magische Moment, wo ich in den Augen des Fans merke, da bricht eine Welt zusammen. Ja. Da diese leeren Gott, Augen, Alter. Diese Nein. Desillusionierung, wo einfach das Leben aus den Augen gesaugt werden. Mhm. Wie ist es bei dir? Ich habe da viele zurückgelassen. Und ich musste weitergehen. Man muss seinen eigenen Weg gehen. Ich konnte sie nicht alle retten. Ich musste meinen eigenen Weg gehen. Noch heute ist die Hohe Straße gepflastert von Menschen, denen ich damals irgendwie die kalte Schulter gezeigt habe. Sind viele Tränen geflossen? Kannst du vielleicht ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, bitte? Ja. Noch heute ist die Hohe Straße voll von vielen Menschen, denen ich damals die kalte Schulter gezeigt habe. Alles, was du eben gesagt hast, im Laufe des Gesprächs nochmal näher am Mikro sagen, kurz. Wir synchronisieren. Sorry, wir sind nicht ganz professionell. Und jetzt? Ich zieh das mal einfach näher ran. Pass auf, ich zieh das mal näher ran. Der Podcast-UFO. Jetzt sehe ich dich nur noch durch den Strumpf. Jingle. Jetzt. Ding, das Podcast-UFO-Service. Heute in das Podcast Super Service bieten wir euch an, Nils Bokelberg bespricht eure Mailbox. Ladet euch diesen Teil einfach runter und ihr habt eine Mailbox von Nils Bokelberg. Bitteschön. Hey, ich hab dich nicht erreicht. Wo steckst du denn schon wieder? So traurig ohne dich. Deine Mutter hat auch schon bei mir angerufen und die suchen dich auch. Und keiner weiß, wo du... Du hast doch gesagt, du willst nur nach Berlin und auf die ins Berghain. Aber jetzt bist du nicht... Jetzt weiß keiner mehr, wo du bist und du bist gefeuert. Und dein Chef hat angerufen, dass du nie wieder zurückkommen brauchst, weil dich alle hassen in der Firma. Und ich auch, du Schwein. Tut. Ich find's gut, dass Nils das einfach Podcast seine Mailbox Service bespricht, als wäre das Handy auf der anderen Flussseite. Einfach so rüber. Ich bin gar nicht erreichbar! Nö, es war so eine, Emotion, aus der Emotion heraus. Ich sehe jetzt, ich habe das Mikro jetzt so nah, dass du aussiehst wie ein Bankräuber, weil ich dich die ganze Zeit durch einen Strumpf angucken muss. Ja, und das sieht aus wie, als hätte so ein Schnurrbart. Ein kreisrunden Schnurrbart. Aber so sieht es ein bisschen aus wie Ewan McGregor. Ist das so ein Ding, oder? Ewan McGregor? Ewan. Mir wurde ja ganz oft nachgesagt, ich sehe aus wie Kiefer Sutherland. Ja. Wirklich. Da kann ich auch nichts für. Ich will auch gar nicht so aussehen wie der. Aber weil du 24 Stunden lang nicht aufs Klo gehen musst, oder? Ja. Dick. Okay, Dick. Da wurde gerade was rausgeschnitten. Was war das denn für ein harter Schnitt? Wir müssen ja über, wir haben tatsächlich ein Pflichtthema, wir haben pro Folge ein Pflichtthema, Massentierhaltung tatsächlich, müssen wir drüber reden. Das ist, wirklich, das ist so lustig. Ein Fan hat sich gewünscht, dass wir über das Thema Massentierhaltung sprechen. Ein Fan hat behauptet, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, Fans. Fans, ja, wir haben auch. Er hat jetzt Fragen reingeschaut gerade. War das deine zweite Frage? Nee, kommt noch. Aber es hat ein Fan gesagt, wir würden sehr oft über Massentierhaltung sprechen. Ja. Es wäre ihm schon sehr oft in so einem Podcast vorgekommen. Das wäre so ein durchgehendes Motiv bei uns, ein roter Faden in unserem Podcast wäre Massentierhaltung. Und deswegen sollten wir bitte seine Masterarbeitsumfrage im Internet doch bitte ausfüllen zum Thema Massentierhaltung. So man sich fragt, was für eine crazy Hinleitung. Wenn man zu fragen, könnt ihr bitte an meiner Umfrage teilnehmen? Und man zu sagen, ja, ihr redet doch andauernd über Massentierhaltung. Wir haben noch nie über ständig über Massentierhaltung einfach. Aber wie willst du anders an Leute rangehen? Massentierhaltung ist, glaube ich, eines dieser Probleme. Ich glaube, das war wie damals der Holocaust. Das war eine Idee, die sich sehr schlecht vermarkten lässt. So, hey, habt ihr nicht Bock? Das ist ja offensichtlich schlecht. Du kommst in so Ken Jebsen-Gegenden. Ken Jebsen ist mein Onkel. Ist aber schon zu Hause. Ken Jebsen ist was? Mein Onkel. Dein Onkel? Ja. Dein Homie? Auch. Nein? Okay, Jugendwort Nummer 5 rausgekommen heute. Es kommt noch mehr, wir sind gespannt, wir bleiben am Ball. Das Jugendwort-Bingo mit das Podcast. Sehr gut. Nee, Massentierhaltung, ist das was für dich oder sagst du, boah? Ich habe mal drüber nachgedacht, ich glaube, die Marge ist sehr hoch. Die Marge, ist sehr hoch. Du betrachtest es aus einem rein ökonomischen Sinn. Ja. Ist marketingtechnisch sehr effektiv. Ja. In der Verkaufstechnik vor allem. Ich glaube, marketingtechnisch gar nicht so. Aber wieso hat der euch dann nicht vorgeschlagen, euch das Peter-UFO zu nennen, wenn Massentierhaltung so ein häufiges Thema bei euch ist? Ah, hat er nicht vorgeschlagen. Guter Gag. Lasst ihr jetzt verhungern, absichtlich? Entschuldigung. Nein, das war bei Florentin sehr gerne. Wir schlagen es ihm vor, ja. Ich meine, der Mensch, hast du manchmal nicht auch so einen Selbstzerstörungstrieb, dass du Dinge tust, die ganz bewusst ganz schlecht für dich sind, wie schlechtes Essen essen, dass du nicht nur deswegen isst, weil es gut schmeckt, sondern auch, weil du dir selber wehtun willst einfach, weil du weißt, das ist ganz schlecht und dadurch schmeckt es noch besser. Und ich weiß nicht, also du kennst bestimmt diese Videos von Massentierhaltung, wo man dann diese ganzen Vögel sieht, wie die irgendwie massakriert werden und dann irgendwie wo man weinende Kühe sieht, wo ich auch gar nicht weiß, können Kühe eigentlich weinen? Oder machen die Firma das so irgendwie aus Scheiß oder machen die, haben die ja so eine Pinzette oder so eine Pipette? Und geben denen dann machen denen dann genau, Tränen da rein oder so? Ja. Kamele können auch weinen. Ja, aber doch nicht, weil sie traurig sind. Ja, dem Schwein wird schon das Bein abgeschnitten, aber es weint halt. Trauern Tiere dann so wie wir und weinen dann auch? Es gab doch diesen Film, die Geschichte vom weinenden Kamel. Ja, die kenne ich. So ein mongolische Kamel-Doku. Ja, da rennt sie bei mir auf die Tür. Und da hat das Kamel geweint, aus Traurigkeit. Oder sie, aber es war ein Zeichentrick. YouTube gab es auch diesen Film von diesem Löwen, der sich so freut, dass er seinen alten Pfleger wieder sieht. Das habe ich auch gesehen. Also wenn sich Tiere freuen dann können, dann können die doch auch weinen. Ja? Die dann auch auffrissen. Nee, frisst sie nicht auf. Aber so. Aber auf jeden Fall. Aber ist es, also ihr kennt ja diese furchtbaren Videos, wo man dann sieht, wie schlecht es den Tieren geht. Aber habt ihr es nicht auch manchmal, dass ihr da noch mehr Bock drauf habt, dann so KFC zu essen und so, weil es so ganz böse ist, so ganz verwerflich ist? Also auf mich haben diese Videos manchmal den Effekt, dass ich mir denke, wenn ich mal Bock habe, was echt Beschissenes zu tun, dann gehe ich lieber zu KFC. Und weil ich da weiß, dass anstatt, da alles schlecht ist. Anstatt was zu tun? Anstatt was Gutes zu tun. Ach so, anstatt, ich dachte, was anderes Beschissenes. Hast du nicht mal diese schwachen Momente, wo du denkst, ich bin den ganzen Tag so ein toller Mensch, jetzt muss ich auch mal scheiße sein? Nee, ich gehe da echt nur hin, weil es mir schmeckt. Tatsächlich. Und bei Filmen habe ich das ganz oft. Aber es schmeckt dir ja auch gut, ja, weil du weißt, dass es nicht gut ist. Ich bin komplett rausgenommen. Entschuldigung? Nee, ist mir ehrlich gesagt voll egal. Nee, das glaube ich nicht. Doch, weil bei mir ist auch so, ich habe gar keinen Bezug zu Tieren. Gar keinen. Ja, also möchtest du die Dominanz beweisen? Du bist das Gegenteil von Oli P. Ich will gar nicht beweisen. Du bist das genaue Gegenteil von Oli P. Dominanz des... Sehr gut. Unsere Gäste sind immer... Genau das Gegenteil. Du bist exakt das Gegenteil von Oli P. Oliver. Von dem ich aber dachte, dass der keinen Bezug zu Tieren hat. Und er hat den größten Bezug zu Tieren. Und dann kommst du plötzlich... Und du hast jetzt Bezug zu Popmusik. Ich hab jetzt Bezug zu Popmusik? Wegen Oli P? Weil Oli P früher... hilf mir ein bisschen. Sorry. Es sind diese Einbahnstraßen von Sätzen, die einfach nie irgendwo hinführen. Nee, ich habe mit Tieren... sind Tiere jetzt... gibt Tiere, die gucke ich mir gerne an oder so. Oder finde ich lustig, aber... Welches Tier guckst du dir gerne an? Kängurus. Kängurus sind so seltsame... Nils Buckeberg, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das sind so komische... Was ist das? Ist die ganze Woche noch da. Autogramme gibt's alle volle Stunde. Kann ich Autogramm haben? Was ist denn ein Känguru? Nachher machen vielleicht. Ja, okay. Oder Esel. Ja. Esel finde ich auch gut. Aber Känguru versteht man ja noch, warum sie da sind. Also, weil man einfach weil Gott dachte damals, bei der Schöpfung, bei den Prozessen der Schöpfung, dachte er sich, er hat den Fuß als Konzept noch nicht so weit ausgenutzt. noch nicht genug üben, ausgeschöpft. In diesem Konzept Fuß steht viel mehr drin als nur gehen, sondern zum Beispiel auch springen, glaube ich. Mhm. So, weil ich finde halt so, man kann so alle Tiere immer irgendwie so nachvollziehen. So, voll. So Zebra, Pferd, Esel, das ist überhaupt alles so nicht. Ein okay. Zebra. Erklär mir die Auster. Erklär mir. Ja, ist halt eine Muschel. Da gibt es dann auch so verschiedene Stück Muscheln. Schleim in einem Stein. Erklär ja, weil die das. So, weil da halt so alle, da wird das Essen so reingetrieben und so, und das ist halt, das kann man dann auch wieder essen. Ganz kurz. Nee, also, ich spreche jetzt von Gattungen. Moritz, du hast da gerade einen Satz gesagt. Da wird das Essen so reingetrieben. Ja, das anscheinend in irgendeiner Dimension eine Antwort war auf was sollen Austern? Du kannst dich Dinge so betonen, als wären es Antworten und einfach hoffen, dass es einfach so durchgeht. Aber man ganz anderes sagen. Ja, da wird das Essen so reingetrieben. Halt, was ist das für eine Frage? Okay, nächstes Thema. Aber das ist doch das Prinzip Muschel. Ich liege so und das Essen ist eigentlich Schlaraffenland. Das ist eine Autobiografie. Das Prinzip Muschel ist eigentlich das Prinzip Schlaraffenland. Ich liege und ich habe mein Haus immer dabei, weil das an mir dran klebt und ich krieg Essen so in den Nahrung, so die schwimmt so in mich rein. Eigentlich ist das wie so, als wenn mir ein Brathähnchen ja, in den Mund fliegen würde. Ja, dann musst du halt nehmen, was du kriegst, ne? Ja, aber die filtern, glaube ich, auch aus. Ich glaube, was ihnen nicht gefällt, das wird dann halt zur Perle. Ah, sehr interessant. Du bist so ein Romantiker, ey. Ja, was ihnen nicht gefällt, machen die noch einen Schatz. Also überleg mal, wie gut ist das Prinzip Muschel eigentlich? Genau, wie gut muss ihr Essen sein, dass die Reste schon zur Perle werden? Was das ist für ja großartig. Sachen müssen da reinfliegen, ey. Das sind eigentlich die Tiere, denen es am besten geht einfach, oder? Am allerbesten. Absolut. Was müssen die denn machen groß in ihrem Leben? Die müssen nichts, die müssen auch nicht mehr über ihr Tod entscheiden, weil irgendwann werden sie in den Strang gespült und sterben da, weil sie einfach an den Strang gespült werden. Wenn sie gegessen. Wenn sie gegessen. So haben sie noch was Gutes getan beim Tod. Stell dir vor, du wirst in Zitrone ertränkt. Das ist auch krass, ne? Und das ist eine krasse Vorstellung. Dann wirst du so rausgepiept. Aber ist es denn immer so geil, sein Haus die ganze Zeit dabei zu haben? Ich stelle es mir gerade bei Schnecken echt awkward vor, wenn du bei so einer Party, bei einer schlechten Party eingeladen bist und denkst so, oh Leute, ich muss jetzt nach Hause. und dann... Na, geht nicht so, als Ausrede, ne? Ja, wenn sie mal Ungezieferplage oder so haben, dann können sie ja einfach... Vielleicht gehen. Oder Urlaub ist auch aber ganz schwierig. Aber dann schreiben sie immer sturmfrei. Die Gags fliegen heute. Da geht, man muss echt den Kind. Das ist vielleicht das Geile an Nils Buckelberg. So, das ist die Nils Buckelberg-Kanone. Irgendwie. Wenn die mal losgeht, dann kann man nur in Deckung gehen. Einfach denken, boah, hör auf! Was sagt man denn da als Schnecke auf einer Party? Man kann nicht sagen, dass man nach Hause jetzt, geht. Das ist eine super Feedline, ey. Okay. Was sagt die Schnecke auf der Party? Platz 10. Die früher gehen will. Wah, wah, wah, wah, die Top 5. Ich gehe heute nicht mehr nach Hause. Okay. Das war Platz 7. Also, jetzt kommt Platz 4. Was sagt die Schnecke, die nach Hause will, weil sie sich nicht gut fühlt? Das Leute, war die beste Feedline auf Platz 5. Ich muss nach Hause, mein Haus brennt. Ui. Auf Platz 23 abgeschlagen, Florentins Beitrag. Letzte Woche auf der Platz 30. was weiter abgeschlagen wurde. Holy shit. Wir ziehen das durch, ey, mir ist das egal. Auf Platz 3. Der Dinge, die die Schnecke sagt, wenn sie früher nach Hause muss. Ich muss nach Hause, der Babysitter muss gleich wieder heim. Haus. Nils, komm. Vielleicht. Ohne Witz, bitte. Vielleicht du hast sowas einen wie, Köcher. Tut mir leid, ich muss los, ich muss noch zum Klempner. Ich muss zum Klempner. Ja, die hat doch das Haus dabei. Das ist die Ach so! Ja! Hey! Yes! Wie gut ist damit? Hat niemand mehr gerechnet nach 3 schlechten Versuchen. Das ist geil. Das ist das Beste. Wie war so ein Humorvakuum, was hier so. Ja. Das ist so ein Humorvakuum, was bis Aber jetzt kommt halt noch Platz 1, ne? Auf Platz 2 den besten rauszuhauen, ist halt taktisch unklug. Und jetzt kommt Platz 1. Und jetzt Stefan. Was ist denn euch? Auf Platz 1 ist. Jetzt habt ihr euch wieder gefragt, was diese harte Schnitze bedeuten hatte. Wir wissen es nicht genau. Warum das Intro nochmal gespielt wurde. Was ich noch sagen wollte. Ich hab das. Dieses, nein, leck nicht. Nope, raus, forget was, it. Ich bin rausgekommen aus dieser Nummer. Was heißt, ich fiel dann nochmal? Okay. Was sagt die Schnecke, wenn sie vorzeitig die Party verlassen will? Platz 1. Schreibt's in die Kommentare, ihr könnt genauso mitmachen, ne? Immer per E-Mail, ist immer alles ich möglich. Ich bin kurzfristig umgezogen. Es hätte. Ich hab den Herd angelassen, sowas? Ich hätte noch was auf dem Herd. Jetzt nicht mehr, ich hab geguckt, weil es geht sehr schnell. Ich glaube, die Kategorie war schon vor 10. Aber wann müssen die Schneckenkinder eigentlich von zu Hause ausziehen? Wir melken dieses Thema die nächsten 20 Minuten, ob ihr wollt oder nicht. Aber ist das Comedy, egal. Schnecken sind auch ein Comedy-Thema, weil sie ja sich selber fortpflanzen können. Also die brauchen halt, die können auch jedes Geschlecht annehmen. Wie pflanzen sie sich denn fort? Aber die können sich nicht mit sich selbst fortpflanzen. Das weiß ich nicht, das ist ein gefährliches Halbwissen. Ich hoffe, dass nie eine Gegenfrage kommt. Die können sich nicht mit sich selbst fortpflanzen. Nein, nein, da habe ich mich jetzt gerade verstanden. Also teilen die sich nicht einfach? Die teilen sich. Und dann sind zwei da. Osmose, Phimose. Mayose. Mayonnaise. Gettmose. Mayonnaise. Mayonnaise, ja. Das sind die Mayonnaise. Das sind die 5 Mosen. Das war unsere Top 5. Da ist ja auch immer, wenn die sich teilen, ist immer die Frage, wer kriegt das Haus? Das ist einerseits unfair, weil es außerhalb der Kategorie war, andererseits lasse ich es durchgehen, weil der Gag nicht schlecht war. Nils Burgelberg, fantastisch, gefällt mir sehr gut. Oh, das ist ein Punkt, wo man die Folge einfach abbrechen sollte. Aber ganz kurz nochmal zu deinem Podcast. Ja. Gästeliste Geistermann, ihr habt ja jetzt auch schon, also wer denkt ihr eigentlich, dass ihr seid? Ihr habt 4 Folgen gemacht und macht jetzt schon irgendwie Merchandise, macht irgendwie so Jutebeutel, super Sachen. Geht Leute, auf Tour. Ihr wisst schon, dass man sich das nächste Woche Montag muss. In Florian Köln. bei Folge 4 saßen wir noch in seinem verlausten Kinderzimmer da oben und zwischen seinen vollgewichsten Socken saßen wir da und haben uns hart jede Pointe rausgeschnitzt. Es waren vollgewichste Boxershorts. Ja? Und ihr denkt, ihr habt es einfach schon geschafft, ihr seid schon da und könnt Geld verdienen. Nur weil ich Nils Bokelberg, wie viel Twitter-Follower hast du? Keine Ahnung. Ich glaube 15, 16, 17.000 oder so. Also tatsächlich. Aber jeden einzeln erarbeitet. Das kenne ich nicht jetzt. Ja, aber jetzt mal ernst. Also was soll das? Nee, wir haben ja gar kein Merch. Ich habe mir nur auf einer Kirmes so einen Beutel bedrucken lassen mit unserem Logo. Und so getan, als wenn das offizielles Merch wäre. Aber es kann im Grunde genommen jeder tun. Aber so ein wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ich meine, also wie kommt man auf so eine Idee, plötzlich so einen Podcast zu starten? Also lustigerweise war es so, dass vor 2 Jahren hat Herm zu mir gesagt, wir müssten mal einen Podcast machen. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, wäre eigentlich ganz lustig. Und dann, das ist so ein Ding, was man auf Partys sagt und genau, nie macht. Genau, nie und dann macht. Ist das so voll versandet. Und dann ein Jahr später ist original Donny zu mir gekommen und gesagt, ey, wir müssten mal einen Podcast machen. Habe ich gesagt, ja, ganz coole Idee. Und dann ist das so genauso versandet. Ja. Und irgendwann hat einer von beiden nochmal nachgefragt und dann habe ich gesagt, ja, komm, lass uns das einfach zu dritt machen. Denkt euch da vielleicht eine bessere Geschichte aus. Also jetzt nichts gegen die Geschichte, die war richtig geil, aber vielleicht. Aber ist Donny vielleicht der geilste Name der Welt? Ja, vor allem, aber ich finde es auch gut, ist gut, mit welcher Selbstverständlichkeit er den Namen Herm benutzt. Ja, dann kam Herm auf mich zu, so wie der Herm. Herm und Donny. Auf mich zu. Also der Herr und Johnny. Diese Geschichte ist nicht echt. Die heißen nicht so. Obwohl das Einzige an der Geschichte war, was wahrscheinlich wahr ist. Also ich will nicht so heißen. Aber das ist schon, also macht schon. Ja, ist keine spannende. Kannst du bitte ein bisschen näher ins Mikrofon gehen? Mich macht das echt wahnsinnig. Ja, ist keine. Du haust so geile Gags raus. Ist keine. Die Angst, dass ich nicht. Du hast gesagt, ich soll so, hier King's Speech. So hast du gesagt. Ja. Soll ich. Aber so ein Name. Ja, bist du Colin Firth oder nicht? Was war denn das überhaupt für ein Ding? Das sieht man nicht. Ja, ja, du hast ja. Aber du das hast, meine ich. Du hast mir mit zwei Fingern, du hast mir mit zwei Händen gezeigt, Podcast. Wie ich an dem Mikro sitzen soll. Ja, Folge 4. Zwei Hände Abstand. Nils. Nehmt ja, ihr auch denn? So auf in dieser, nehmt ihr auch, Folge nehmt ihr auch so auf eigentlich in dieser, so einer, also einer Art Aufnahmesituation? Oder habt ihr so ein professionelles Tonstudio? Achso, nee, Aufnahmesituation auf, ist die Frage von dem Journalismus 80 von 62 Punkten, Stefan Titzel. 7 fucking 90 Punkte. Nehmt ihr auch in einer Aufnahme? Also, es war eine Journalismusprüfung. Ja, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. immer am Esstisch. Ach, guck mal. Wie auf dem Bild, was ihr habt, als Anzeigebild. Richtig. Sehr gut. Hätte man auch drauf kommen können. Aber Jutebeutel ist so der Einstiegsmerch. Oder wo soll es langfristig hingehen? Das ist deine Frage? Die Warnweste, der Fahrradwimpel, wo soll es hingehen? Lass uns mal träumen. Kugelschreiber. Lass uns mal träumen einfach. Irgendwie Merch. Faden. Man kann gar nicht genug Merch haben, finde ich. Man kann eigentlich. Wir wollten mal T-Shirts machen. Mit dem folgenden Aufdrücken, die Fluortin. Unsere Top 5 Aufdruckideen. Wir hatten echt mal Ideen, aber ich weiß halt auch nicht mehr leider, wie sie waren. Smisma. Keep it das Podcast. Keep it das Podcast. Weil Joyce Ilk hat Keep it Joyce Ilk als auf den T-Shirt stehen. Und wenn ihr einen Wortwitz machen wollt, dann versucht's doch wenigstens. Aber Keep it Joyce Ilk. Mach doch einfach Keep It, Gäste lässt die Geisterbahn. Hä, wieso hat die, aber ich verstehe nicht. Ich verstehe es auch nicht. Das ist ja der Punkt. Du hast ja einen Crush auf sie, du kannst uns das vielleicht mal erklären. Ja, meine Vision ist durch Liebe geblendet, ich kann dir das gerade nicht erklären. Liebe kann man nicht erklären, Nils. Ja, aber dann kann man vielleicht, da hat man mehr Verständnis und kann das dann anderen besser erklären, was diese Menschen sagen wollen. Liebe kann Liebe kann auch ein Transmitter sein. Also Liebe ist eine Sprache, möchtest du damit sagen? Ja, Liebe kann eine Sprache sein. Liebe kann aber auch die Übersetzung sein. Grammatikprobleme in Liebe kann auch die Übersetzung sein. Ah, geh da ein bisschen näher drauf ein. Das finde ich ein schöner Satz. Ja. Liebe ist die Übersetzung. Nee, ich würde im Konjunktiv bleiben und sagen, Liebe kann die Übersetzung sein. Liebe ich habe einen Faden verloren. Wollen wir nochmal angefangen mit diesem Thema? Wir haben gerade einen ganz schönen Moment geschaffen. Liebe ist ja universell. Ja. Liebe ist ja interdisziplinär. Mhm. Liebe ist zwischen Menschen jeglichen Geschlechts, jeglichen Alters möglich. Aber ist Liebe schon transzendental? Ja. So. Das, was ich erreichen wollte. Das Gespräch beendet. Die gute alte rhetorische Frage. Die gute alte Ja-Nein-Frage. Stefan, ja. Oh, kein Ja und kein Nein passt, weil man nicht weiß, was das bedeutet. Ich wollte eben kurz darauf eingehen. Du hast eben gesagt, dass man Dinge macht, die bewusst schlecht sind, um sich selber zu strafen. Ja. Das habe ich bei Filmen habe ich das total. Und da kann bestimmt der Nils, Moderationsüberleitung Landschule. Da kann bestimmt der Nils was dazu sagen, weil er ja auch Filme rezensiert bei YouTube, habe ich gesehen. Nee. Ja, richtig. Unbelievable. Und da habe ich das wirklich, ich gehe gerne in Filme, wo ich weiß, die werden schlecht, ja. um mich darüber lustig zu machen, weil ich man kann die ja auch ironisch rezipieren. Ja, das ist interessant. Ich habe ja, mein Ansatz beim Filme gucken ist ja der, ich will erstmal rausfinden, was an dem Film gut ist. Also auch wenn das irgendein Trashfilm ist, dann gucke ich den so, dass ich erstmal versuche herauszufinden, was ich daran gut finden könnte oder was ich daran ernsthaft gut finde. So, das mit diesem Ansatz habe ich zum Beispiel auch Daniel der Zauberer geguckt, mit Daniel Kübelböck, der halt ein ganz unmöglicher Film ist. Aber großartiger der, Film, fantastischer Film. Ja, der ist fantastisch. Bis zum dritten Akt. Der ist halt eigentlich unmöglich, aber der ist so, ich habe nie einen Film gesehen, der mehr deutsch war, der so dieses Deutschsein besser ausgestellt hat als der. Das war nicht ganz freiwillig, aber das schafft der. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Daniel Zauberer ist mal ein Film, der auf der IMDb Bewertungsliste an allerletzter Stelle stand. Man konnte bei IMDb also einsehen, der allerschlechteste Film aller Zeiten. Ja. Mittlerweile ist es, glaube ich, ein anderer. Mittlerweile ist er, glaube ich, auf Platz -3 oder sowas. Mittlerweile ist es doch Jurassic World geworden. Tatsächlich ist es doch mein Film aus der 8. Klasse geworden. Und tatsächlich habe ich den mal in einem Edeka gefunden für 1,50 Euro und habe mir den sofort geholt. Und es ist ein super geiler Film. Und da fällt es einem eigentlich auf, wie viel. Also Filme sind ja oft nach einem relativ ähnlichen Muster gemacht. Man kann ja immer so sagen, keine Ahnung, Jaws ist im Grunde derselbe Film wie Batman, halt bla bla bla. Ja, weil immer jemand ein Hindernis überwissen will, muss irgendwas anderes werden. Die verschiedenen Heldenreise, Punkte, bla bla und so. Ja. Aber ich finde gerade bei einem Film Daniel Zauberer fällt es einem auf, wie es einem auffällt, wenn sowas mal fehlt. Wenn also überhaupt kein dramatischer Bogen ist, wenn man nicht weiß, wo man gerade in der Geschichte ist. Das ist genauso wie Höflichkeitsfloskeln, die man einfach so sagt jeden Tag, aber sobald sie mal jemand weglässt, dann fällt sofort auf, wie, du hast dich gerade nicht bedankt, dann fällt es einem auf. Und deswegen finde ich Daniel Zauberer so interessant, weil da kann man mal wirklich sehen, wie wirklich ein 5-jähriges Kind einen Film machen würde. Aber jetzt noch mal ganz kurz. Aber ich glaube schon, dass die eine Heldenreise erzählen wollten. Also sie sind dran gescheitert, aber ja, das war die Intention, auf jeden Fall eine Heldenreise ja, zu erzählen. Ja, klar, aber ich finde auch so vom Aufbau, von der Struktur, das Ende kommt relativ überraschend und man denkt immer, in der Hälfte des Films schon, denkt man schon, jetzt müsste der Film eigentlich vorbei sein. Ja. Man weiß nie, die Spannung. Es kam sehr überraschend, mitten im Satz war plötzlich die Credits da, man weiß gar nicht, war ein Schnittfehler, aber es kam sehr überraschend. Es gibt ja die Spannungsmaus. Ah, okay. Mein Gott, die Spannungsmaus baut sich langsam auf und dann hinten und dann kommt noch der Schwanz raus. Ja. Das ist das Sequel. Als Sequel-Kritik vielleicht. Ja. An der Stelle. Nee, aber tatsächlich, du findest einen sehr schönen Ansatz, dass du sagst, du willst bei jedem Film, weil es gibt ja viel Zynismus heutzutage. Und das finde ich sehr gut, dass jemand dann in die Kinosäle sich setzt und sagt, hey, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, Film überzeugt mich, sondern der sagt, hey, ich versuche dem was abzugewinnen und ich versuche die Perlen rauszuarbeiten. Was hast du denn Gutes in Kartoffelsalat gefunden? Hast du den gesehen? Das war aber eine lange Einleitung. Hast du gesehen, tatsächlich, ne? Ja. Hast du bei Wired nicht sogar eine Kolumne? Ja, ja. Hast du bei Wired nicht sogar darüber geschrieben? Hab auch über Kartoffelsalat geschrieben. Ja, Recherche 80 von heute. Ja, würde ich jetzt sagen. Das ist ein schwieriger Fall, weil ich glaube, das Problem von Kartoffelsalat ist, dass der sich in seiner Albernheit für relativ clever hält. Und das haut halt eigentlich fast nie hin. Ich glaube, man muss sich entscheiden, entweder albern sein zu wollen oder clever, aber nicht albern sein mit dem Gedanken, besonders clever zu sein. Aber ist das nicht das generelle Problem? Das ist, glaube ich, immer ganz schwer. Ist das nicht das generelle Problem von YouTubern? Hab ich mir das Gefühl. Also die haben ja ein relativ schlechtes Image, so in manchen Kreisen. Ja. Und wo man auch denkt, hätten die das, wenn die selbstironischer an sich selber rangehen würden? Ja, die sind natürlich auch super jung. Also Selbstironie ist ja was wahnsinnig schwer fällt, was man sich, glaube ich, auch echt erst so angewöhnen muss und anlernen muss. Das bringt, glaube ich, keiner von zu Hause mit, Selbstironie. Das ist echt, das tut ja auch ein bisschen weh. Da muss man sich selber geißeln wollen. Man muss auch lernen, dass Schmerz auch Katharsis ist und dass Eitelkeit auch wehtun muss. Ah, Nils Buckelberg. Ganz schöne Sätze. Eitelkeit auch wehtun. Ja, du hast auch immer noch nicht gesagt, ich wundere mich auch, was ihr aus mir rausholt. Du hast immer noch nicht gesagt, was du Gutes an Kartoffelsalat findest. Deswegen möchte ich dich darauf festnageln. Das ist nämlich auch schon. Willkommen zurück zur Philosophiestunde. Frage festhalten. Zur Philosophie-Sternstunde mit Nils Buckelberg. Was fand ich denn gut an Kartoffelsalat? Übrigens ganz kurzer Newsflash. Jeder, der über den Film Kartoffelsalat spricht und dabei einen Witz macht, der das Wortspiel involviert, dass Kartoffelsalat ja nicht nur der Name eines Films ist, sondern tatsächlich auch eine Mahlzeit. Jeder, der das macht, mit jedem Mal, hat Frisch-Torge stirbt ein gewonnen. Kind in Afrika. Was? Wenn ihr das macht, hat Frisch-Torge gewonnen. Seid euch dessen bewusst. Auch wenn ihr den Film hasst und ihr macht diesen Gag, hat Frisch-Torge gewonnen. Was für ein Gag denn jetzt? Ich hab den Gag auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ich verstehe den gar nicht. Dass Kartoffelsalat nicht nur der Name eines Films, sondern auch die Bezeichnung für ein typisch deutsches Essensgericht ist. Aber wo ist denn da der Witz? Ja, das ist doch. Aber was ist denn. Aber warum sollte man das denn schreiben? Ja, verstehe ich auch nicht. Was ist denn hier los? Kartoffelsalat. Ganz kurz. Spürst du das? Der ganze Humor, der eben noch in diesem Raum war, ist gerade irgendwo verschwunden. Ich verstehe überhaupt nicht, was da. Ich verstehe den Witz nicht. Weil. Hä? Kartoffelsalat ist sowohl der Name. Du kannst es nicht wiederholen. Film, als auch die Bezeichnung für ein traditionelles. Deutsches Gericht. Ja, und das ist ja richtig. Und jeder, der über diesen Film redet und auf diesen Fakt hinweist und sowas sagt wie, na, wie hat euch der Film denn geschmeckt? Oder es gibt ja viele verschiedene Rezepte für Kartoffelsalat. Ach so. Oder irgendwas mit Essig oder mit Mayonnaise. Jeder, der diesen, ist unglaublich lange jetzt für diesen Punkt, aber wenn ich irgendwie achtmal frage. Nein, das ist nämlich das, so gewinnen die Leute nämlich. Warum gewinnen? Was gewinnen die ich denn? Ich will in einer Welt leben, in der auch Kritiker kritisch über diesen Film reden und einfach ignorieren, dass dieser Film einen beschissenen Titel hat. Ja, aber in meiner Kritik bin ich überhaupt nicht auf den Titel eingegangen. Ja, weil ich weiß, deswegen, das war ein Lob. Im Endeffekt wollte ich sagen, ich mochte deine Kritik sehr. Das ist halt so ein Quatschtitel, mein Gott, das sollen die halt schon nennen, weil letzten Endes ist das natürlich auch, finden die natürlich alle lustig. Ja, ich fand das, also was ich zum Beispiel schwierig fand bei Kartoffelsalat, wobei ich soll jetzt die Sachen sagen, die mir gefallen haben, aber ich sag noch kurz etwas, was ich schwierig fand. Kann sagen, was du willst übrigens. Im Trailer. Ne? Raum. Im Trailer stand irgendwie dann so, es ist der beschissenste Film, den ich jemals gesehen habe, als Zitate von Hatern, ne, die so den Film noch nie gesehen haben. Und das ist was in Deutschland ganz oft passiert, was so in Humorgeschichten, was mir mega auf den Keks geht, so Kritik vorwegnehmen, damit die dann nicht mehr greift. Mhm. Das finde ich super albern. Das hat mich mega aufgeregt beim Kartoffelsalat-Trailer. Irgendwie, also so zu glauben, dass man damit durchkommt, das hat mich dann schon so ein bisschen negativer dem Film gegenüber eingestellt, als ich grundsätzlich war. Also zumindest, dass man sagt, so von wegen, wir wissen, dass der Film scheiße ist, oder im Sinne von Selbstironie zeigen, im Sinne von ja, selbst wenn ihr uns hassen würdet, wir würden gut damit klarkommen? Oder würdest du sagen, damit versucht man die Herangehensweise der Zuschauer zu manipulieren, dass man sagt, ja, wir wissen, dass er nicht so geil ist? Nee. Ich glaube, dass sie den super geil finden. Also ich hoffe es, weil ich fände es schlimm, wenn Menschen Filme machen, die sie nicht geil finden. Aber ich glaube, dass man versucht, Kritik so vorwegzunehmen und schon im Vorfeld so lächerlich zu machen, dass wenn dann wirkliche Kritik kommt, die nicht mehr greift, weil man sich vorher schon drüber lustig gemacht hat. Weil man dann sagen kann so, siehste, genau das haben wir kommen sehen, dass ihr das scheiße findet. Und dass man dann vielleicht auch tatsächlich begründete Kritik als haten, genau, oder der Hater, damit genau, den Kritiker eigentlich schon seine Waffe Hitler nimmt. Hätte eigentlich viel richtig machen können, wenn er vorher gesagt hätte, gut, ihr werdet das so scheiße finden, was ich jetzt mache. Aber danach hätte er nie mehr was sagen können. Alle Kritiker werden daran abgeprallt an dieser Wand. Oder halt im Nachhinein just kidding sagen. Ja. Das ist so einfach. Das ist auch gut. Ja, ja, stimmt, einfach stimmt, bei den Nürnberger Prozessen sagen, just kidding. Und er wird fein aus. Ein Scherz. Aber ganz kurz. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann seid ihr verdammte humorlose Arschlöcher. Und dann mal ganz kurz zum Thema Zweiter Weltkrieg. Das ist unser Thema. Glaubt ihr nicht, also, dass nach dem Holocaust sich die Juden zusammengesetzt haben und gesagt haben, also, ne, man versucht ja auch kritikfähig zu sein. Ne, und einfach zu sagen, was haben wir da eigentlich falsch gemacht? Warum trifft es eigentlich immer uns? Also klar, natürlich war der Holocaust übertrieben. 6 Millionen von uns umzubringen ist too much. Da sind wir uns alle einig. Aber lass uns doch mal ganz nüchtern an die Sache rangehen. Ist da nicht vielleicht ein Kern Wahrheit drin? Glaubst du nicht, dass es auch selbstkritische Juden gab, die gesagt haben, jetzt mal ganz objektiv an die Sache rangetreten, haben die nicht vielleicht ein bisschen recht? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das gab's nicht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also, Holocaust ist kein Gag-Thema. Das ist wirklich. Und jetzt nochmal zum Thema Massentierhaltung. Ich fand's gut, dass Otto mitgespielt hat bei Kartoffelsalat. Wenn dem Schwein da das Bein abgeschnitten wird, denkt er sich nicht auch ein bisschen, ja, vielleicht hätte ich einfach die Klappe halten sollen mit der Nacht? Das Schwein? Vielleicht hätte ich es auch lassen sollen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, tatsächlich. Fällt mir gerade auf. Wirklich? So Epiphanie. Pff. Das haben wir wirklich schon Epiphanie? Mal. Epiphanie habe ich. Epiphanie. Epiphanie. Ich kenne das Wort nicht. Ich habe es nur mal irgendwann gelesen, dachte mir. Ich habe es noch nie gesprochen. Epiphanie gibt es im Englischen. Im Englischen, das Wort, ja. Aber es gibt Deutschen, auch im Simpsons-Film. Im Simpsons-Film haben die das übersetzt. Die Epiphanie. Ich zitiere aus Simpsons-Film. Ja, ich habe es getan. Was wollte ich sagen? Nee, wir haben wirklich mal über Massentierhaltung gesprochen und da haben wir gesagt, dass die Tiere ja gar nicht wissen, dass es ein besseres Leben gibt. Ja. Und dass sie deshalb vielleicht ist gar nicht so schlecht. Ah, du meinst, dass sozusagen wie in der Matrix leben wir auch alle in Massentierhaltung. Das zum Beispiel, aber da wir es nicht als solche erkennen. Zum Beispiel, dass bei Hühnern, bei Hühnern, damit die 2 Eier am Tag legen, haben die nur sechs Stunden Tage in dem Sinne. Also 6 Stunden Tag, 6 Stunden Nacht, 6 Stunden Tag. Das Licht aus. Dann denken die, es wären zwei Tage. Und die wissen ja gar nicht, dass ein Tag wirklich 12 Stunden hat, eigentlich ein richtiger Tag. Und vielleicht haben die das so akzeptiert und als ihr Leben genommen. Vielleicht sind wir auch tatsächlich in der Massentierhaltung befindlich und wissen das gar nicht. Und damit herzlich willkommen zurück zur Philosophiestunde mit Stefan Hiese und Nils Buckelberg. Hallo. Ja, das ist ja die Frage, wer, wann angefangen hat, das so zu zählen. So mit Einheiten, Tagen? Tag und Wochen und Monate und so ein Scheiß. Dass man gesagt hat, ein Erdlauf ist ein Tag. Genau. Das ist ja eine crazy Idee. Hätte man oder? Ja auch, da hätte das man doch was ganz anderes ist sagen können. Wahnsinnig, einmal dunkel, hell ist ein Tag. Wer bist du denn? Ja. Es hätte ja auch sein können, dass die erste Nacht so eine Art Mittagspause ist und dann der Tag nochmal losgeht. Bist du nicht der Typ, der gesagt hat, wir sollen mit den Beinen laufen? Hallo? Warst nicht du das auch? Oder? Das war's, ich sehe das doch, dass du das warst. Es hätte doch sein können, dass das dann, dass so 2 Tage ein Tag gewesen wären. Ich habe sowieso schon mal gesagt, wenn wir anfangen, auf anderen Planeten irgendwann zu leben, gibt es riesige Probleme, weil dann gibt es andere Tagesläufe. Ja. Und wenn du sagst gestern, aber du telefonierst mit einem Freund auf dem Uranus, wo der Tag irgendwie 30 Sekunden ist, dann sagt er ja wie gestern, ich muss gleich ins Bett. Du kannst vor allem telefonieren. Glaubst du, dass wir dann noch telefonieren? Das geht ja auch gar nicht. Das ist, weißt du, das ist der Journalist. Der pickt sich die Details raus. Und konfrontiert dich mit den offensichtlich falschen Details. Dekonstruiert damit meine Geschichte. Das finde ich so geil. Du kannst ja nicht telefonieren. Das finde ich so geil. Ich frage mich das tatsächlich. Weil ich meine, heute schreiben wir uns schon fast. Also ich maile lieber als zu telefonieren. Ich auch. Und das macht dann ja auch noch viel mehr Sinn, interplanetar sich zu mailen. Ich habe bei Mails auch mittlerweile alle Hemmschwellen abgesetzt. Ich finde, du bist echt ein ganz euch so gut versteht. Ich finde, du hast in den letzten 30 Minuten mich zu einem ganz. Das hast du eben genau identisch zu mir gesagt. Ich weiß, saftigen, männlichen. Nimm das nicht ernst, Menschen, nicht. Entwege. Nee, ganz kurz, können wir mal ein bisschen über dein Beauty-Geheimnis sprechen? Ja, unbedingt. Wie schaffst du Hitze. Es? Wie schaffst du es, so rank und schlank zu bleiben? Gibt's da, also was ist das die Casa Bokelberg möchte ich jetzt einfach mal aufmachen. Ernährung ist ein ganz großes Thema. Ernährung ist ein ganz großes Thema. Ja. Und Bewegung. Ja. Ja. Was isst du denn so? Ja, was halt gerade so rumliegt, ne? Und ich gehe dahin, wo ich muss. Also du bist quasi wie so eine Muschel, die eigentlich wartet. Ich bin eigentlich wie eine Muschel. Was du in sie reinzeigt. Das ist die Muscheltransformation. Schöner Autobiografietitel. Ich gehe dahin, wo ich muss. Das hat so eine romantische Geschriebenheit. Es ist grammatikalisch falsch, aber ist egal. Nach Kollega biete ich jetzt die Muscheltransformation an. Nach der Boss-Transformation und die Muscheltransformation. imakeyousexy.com und so. Und Daniel Animati hat jetzt auch so ein Fitnessprogramm. Animati. Oder Animati. War das ein Gag oder ein Versprecher? Der hat jetzt auch so ein Fitnessprogramm. Und ich jetzt eben auch. Das ist Prinzip Muschel. Glaubst du, das ist eine Diät? Glaubst du, man würde abnehmen, wenn man alles essen würde, was einem vorgesetzt wird einfach? Oder dass irgendwann Freunde ankommen, die das verarschen wollen? Denen, ja, oh, da muss ich jetzt halt 4 Dosen Booster trinken, die Millionen Zucker haben. Oder würde man abnehmen tatsächlich? Wenn alles das essen würde, wie eine Muschel quasi, was in einen reintreibt. Ja. Also mit offenem Mund durch die Innenstadt läuft und einfach mal guckt, was passiert, was hängen bleibt. Ja, man muss alles essen halt. Das ist so ein Kescher. Ich habe es letztens für mich entdeckt, weil ich ja tatsächlich versucht habe abzunehmen und ich hasse abnehmen und das funktioniert überhaupt nicht. Und es hat eine Weile lang ganz gut funktioniert, aber irgendwann denkst du, gut, ich habe halt vielleicht abgenommen, aber ich bin halt einfach nicht mehr glücklich. Ja. So, ich ernähre mich jetzt vielleicht gesund, aber ich habe einfach keine Lebensfreude mehr. Ja. So, und denkst du mir, ja gut, ist es das wert? Und jeder, der erzählt... Man sieht gerade nicht, er hat total verweinte Augen. Florentin hat unfassbar verweinte Augen. Das ist der Süßstoff aus den Augen gewesen. Das ist auch nicht. Das Stevia. Ja, genau. Und du riechst so ganz unangenehm nach Bio irgendwie. Aber es ist furchtbar und deswegen versuche ich jetzt eine neue Diät zu entwickeln, einfach die Cheat-Diät, wo man nicht merkt, dass man abnimmt und wo man zum Beispiel alles, was man normalerweise essen würde, einfach durch solche Chemieschwachsinn ersetzt. Wie zum Beispiel habe ich jetzt entwickelt, ich esse extrem viel Wackelpudding, zubereitet mit Süßstoff statt mit Zucker. Du kannst dir diese Päckchen kaufen und einfach selber zubereiten und da musst du eigentlich normalerweise Zucker hinzufügen. Ja. Stattdessen einfach Süßstoff, das Ding hat 0 Kalorien und du kannst am Tag einfach 3 Kilo Wackelpudding essen. Das ist einfach 0 Kalorien, einfach nichts. Aber du isst trotzdem Wackelpudding. Und dein Körper rastet zwar innerlich aus, dann denkst du dich so, was ist denn hier los? Hier kommt die ganze Zeit dieser Scheiß töte rein. Töte mich! Dieser Scheiß rein und wir versuchen das abzubauen. Das ist, als würdest du dir von Amazon irgendwie immer leere Kisten bestellen. Und da kommen immer Sachen an und denkst dir, ja Leute, irgendwann wird es auch lame. So, was soll das? So, was soll ich damit? Aber das funktioniert. Also das versuche ich zu... Du musst doch nicht so Vitamintabletten nehmen, um das irgendwie auszugleichen, den Nährstoffhaushalt. Nee. Aber lass doch den Zucker ganz weg. Sagt er und kippt um. Die Süßung. Ja, aber dann schmeckt es furchtbar. Habe ich auch mal gemacht, tatsächlich, als Kind. Weil das ist tatsächlich eine der größten Enttäuschungen meines Lebens. Da ist die Mutter mal weg irgendwie, Vietnam oder irgendwie sowas. Und du hast das Wochenende frei und denkst dir... Im Krieg natürlich. Im Krieg, ja. Und denkst dir, okay, geil, lass mal richtig die Sau raus, Rock'n'Roll. Ja. Willst du den Wackelpudding machen? Musst dann aber die Nacht warten, weil du im Kühlschrank sein musst und merkst dann, du hast den Zucker vergessen. Und dann schmeckt es furchtbar und dann versuchst du noch Zucker oben drüber zu streuen. Ja, das ist ganz schlimm. Dann merkst du, das ist echt ätzend. Ja, das ist super ätzend. Wirfst du dieses Wackelpudding und dann wabbelt er so im Kompost so rum. Mhm. Das ist Observational Comedy, weil schon bei jedem passiert ist, bestimmt. Weißt du, fick dich doch. Hast du den Wackelpudding wirklich in den Kompost geworfen? Ja. Wo wirft man den Wackelpudding hin? Ja, aber wahrscheinlich gehört er in Kompost, aber es ist schon sehr gut erzogen. Aber wird Wackelpudding irgendwann schlecht einfach, wenn man dann einfach, also er schmilzt irgendwann, wenn man ihn nicht kühlt, aber wenn man den gekühlt im Kühlschrank stehen lässt, müsste der sich eigentlich unendlich lange halten. Stell dir mal vor, man würde jetzt noch einen Wackelpudding von Tu dir nicht Amun oder so finden. Das wäre krass. Einfach so ein Löffel Wackelpudding. Ja. Wer dürfte den essen? Oder? Ja, erstmal, wer will den essen? Ja. Ja. Und dann, wer da? Sind die Pyramiden vielleicht nicht aus Wackelpudding entstanden? Weiß man nicht. Gehärtetes Wackelpudding, versteinert. Kleiner Denkanstoß. Weiß ja keiner, wie die da gebaut wurden, so genau, ne? Das weiß echt noch niemand. Nee. Das sind Geheimnisse der Menschheit, die einen wahnsinnig machen, finde ich. Was treibt dich eigentlich um? Welche Geheimnisse der Welt? Finde ich das interessant? Auch andere Planeten, findest du das spannend? Mm, ja. Hast du dir schon mal so einen Stift so hinter das Ohr geklemmt? Ja. Ich noch nicht. Jetzt bin ich die zweite Pulle Booster aufgemacht. Das war jetzt so ein Mysterium der Welt, das habe ich noch nie gemacht und ich glaube, ich werde es auch nie machen. So ein Stift so hinter das Ohr stecken. Doch, wenn man was an die Wand bohrt oder so, dann so den Bleistift hinter das Ohr. Was hast du das letzte Mal an die Wand gebohrt? Ein Spiegel. Das ist die beste Frage, die ich jemals im Interview gehört habe. Oder so den Telefonhörer so mit der Schulter einklemmen. Habe ich noch nie gemacht. Das habe ich auch mal gemacht. Jetzt beim Handy eigentlich nicht mehr. Aber jetzt ist es für mich so der Punkt gekommen, wo ich mir denke, wenn ich es mal mache, dann ist es bestimmt, dann ist es bestimmt total nervös. Irgendwie so das erste Mal, so wie wird es sein? Ja. Irgendwie kriege ich es auf die Reihe, irgendwie lasse ich es fallen, irgendwie. Und du willst eine halbe Stunde lang nur darüber sprechen. Naja, dadurch, dass man sich das bewusst macht, dass man es noch nie gemacht hat, wird das erste Mal einfach so wahnsinnig relevant plötzlich. Ja. Und dadurch kann man es gar nicht mehr natürlich genießen. Es ist ja im Grunde genommen Anachronismus. Diese, es gibt die so große, ist das buchstabieren? Anachronismus? Nee, es war nur ein Gag. Nee, es war auch einfach zu buchstabieren. Also, buchstabier mal Baum. So. Anachronismus ist doch, so klingt also Florentin auch in meinen Ohren. Das ist chronisch. Witzig, nee, aber. So werde ich aber häufig imitieren. Baum drin. Nee, aber es gibt ja diese Hörer, die sich so aufdrängen, zwischen Ohr und Schulter geklemmt zu werden. Die werden gar nicht mehr, die gibt's gar nicht mehr, die werden gar nicht mehr benutzt. Also es waren ja hauptsächlich so Festnetztelefone. Diese großen Plastikhörer, meinst du, ne? Da habe ich neulich gesehen, dass man die irgendwie ans Handy, als Adapter noch. Ja, ja. So, das gibt es auch schon Nostalgiegründe und so. Stimmt, das gibt es echt schon ewig. Sagen. Du kannst mal auf unseren Gast ein bisschen eingehen. Ich weiß nicht. Scheiße, immer deine fucking, weißt du, dann Entschuldigung, vor fünf Jahren ich, auf Nein ich meinen Gast, dass ich meinen Gast einbeziehen will. Ja, aber dann sag nicht, das gibt's jetzt auch. Dann sag, habe ich aber gerade erst mal entdeckt. Bei Norma. Bei Norma. Norma. Norma. Norma. Norma. Wo würdest du sagen, sind Nils größte Schwächen in der Aussprache? Ich finde, macht er schon sehr gut. Vielen Dank. Norma. Aber wie gesagt, man kann beim R schon sehr viel wettmachen. Wenn man das R. Was würdest du denn sagen, was die größten Schwächen meiner Aussprache sind? Die genau, das ist mich so noch schon. Die hohen Töne. Die hohen Töne? Triffst du oft nicht. Oft so ein bisschen daneben. Ja. Aber jetzt mal ganz, was ist eigentlich dein Job? Also du bist ja halt so ein Medientyp. Ja. So, wo man immer so denkt, so, ah ja, der Medientyp. Ja. Und den kann jeder einordnen. Und wenn es heißt, oh, es gibt eine neue Panel-Show auf RTL, moderiert von Nils Bokelberg, sagen alle, ja, kann okay, sein. Ja, passt. Ja. Aber was machst du so den ganzen Tag? So, was ist, also du hast ja bestimmt ganz viele Jobs. Was machst wie würdest du dich einordnen beruflich? Ja, das ist immer schwierig. Ja, die Frage wollte ich vermeiden eigentlich, weil das ist so die klassische Frage ist, die der Depp stellt. Aber das ist ja, also auch wenn jede Frage reinzugrätschen, dass nicht scheiße ist, nur weil du, weiß nicht, nur 93 Punkte hast in Moderation, brauchst du nicht an mir auslassen. Das ist schwierig, ich weiß das immer nie. Ich sag immer, also, du hast einen YouTube-Kanal. Ja. Du hast einen Podcast. Ja. Du schreibst für Wired. Aber das, also die ersten beiden Sachen sind ja moderativ. Weiter. Für Wired schreiben ist journalistisch, Meinungsjournalistisch. Für Wired schreiben ist Schreiben. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben und so. Also ich würde sagen, Moderator und Autor ist so das, was ich immer sage. Früher habe ich noch DJ dazu gesagt, aber auflegen tue ich überhaupt nicht. Aber auf Tinder würdest du erst Autor schreiben, dann Moderator, oder? Bei Tinder würdest du auch Sänger, glaube ich, noch aufschreiben, das ist oder? Nee, bei Tinder würde ich nicht Sänger schreiben. Meine Biografie auf Tinder war Muschel, hauptsächlich Mumpf-Dumpf-Kumpf. Das fand ich wahnsinnig lustig. Also weil du mit vollem Mund sprichst, ich fand es mega lustig, ja. Bei mir steht einfach nur 4 cm pure Lust. Also ein Peniswitz. Sozusagen. Ja. Das ist interessant. Das ist ein Icebreaker. Ist ein Icebreaker. Leute, mir ist auf Tinder aufgefallen, dass es eine extrem hohe Dichte hatte an so TCM-Jacken. Die Frauen tragen alle so Chibo-Jacken, die mir gezeigt und wurden. Und Quechua. Und was? Kennt ihr nicht? Oh, Entschuldigung. Kannst du einfach Worte erfinden? Ich hab's nicht richtig gehört. Quechua. Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Das ist so eine Sportmarke, die immer Wanderer tragen. So wie Jack Wolfskin, wo man sagt, das tragen bitte, nur Lehrer. Was? Entschuldigung, es sind diese Wörter, wo man hofft, bitte kennt das, aber niemand kennt das. Und das ist wirklich. Ach ja, Quechua. Ja, ja. So, klar. Ja. Diese eine Marke. Ah, Quechua. Quechua. Das nuschelt man, glaube ich. Die Hersteller nuscheln das. Meinst du Tatonka? Nein. Aber auch interessant. Danke. Gut, dass du mir die. Aber auch interessant. Ich weiß vielen nicht, Dank wie, dafür. Was? Wie? Quechua heißt das. Das ist so eine Marke, die tragen hauptsächlich Wanderer. Und so die Leute wie Bear Grylls-Leute, die halt in Bergen wandern gehen. Und wilde Tiere jagen. Boah, du machst heute eine ganz schlechte 94. Also, echt, du bist halt echt unter. Es ist 94, aber. Unter 90 nur bist du. Ja, das ist wirklich so. Und Jack Wolfskin ist, glaube ich, auch so ein Brennpunkt eigentlich. Viele Lehrer sagt man auch. Aber haben wir immer damals gesagt, dass Lehrer immer Jack Wolfskin tragen. Aber lass mich doch mal ganz kurz. Wo, ja. wo bist du denn Autor zum Beispiel jetzt? Naja, wenn ich eben meine Wired-Kolumne schreibe und ich habe ja auch ein Buch geschrieben und fange jetzt gerade an, so das nächste Buch zu planen. Ich wusste, dass er ein Buch geschrieben hat. Wie bitte? Was ist für ein Buch? Ich habe ein Buch geschrieben über Lieblingsmusik. Das heißt endlich Buch. Wie schreibt man ein Buch? Ja, da war das relativ einfach, weil da musste ich einfach nur Texte über Lieblingsbands, Lieblingsmusik schreiben oder mir Texte einfallen lassen, die irgendwie mit Musik, die ich mag, zu tun haben. Die Rolling Stones Liste, die besten 50 Songs, einfach aus einer Seite, in die nach vier Seiten. Ja, es war im Grunde genommen so, als würde ich persönlich eine komplette Ausgabe Rolling Stone machen dürfen. So bin ich da quasi rangegangen, habe versucht, so, keine Ahnung, die 5 besten Saxophon-Solos des Pop habe ich geschrieben, so eine Liste. Aber dann auch so einen Text nur über Michael Jackson oder nur über Kurt Cobain und wie toll ich den fand. Also Musik ist ein wichtiger Teil ins Leben zu wissen. Absolut. Musik ist tatsächlich Musik, eine meiner großen. Sowas wie eine Sprache? Halt mir die Fresse kurz. Würdest du vielleicht. Ich weiß nicht, ob das eine Sprache ist. Aber würdest du gerne die Wired-Kolumne gegen eine Rolling Stone Kolumne tauschen vielleicht? Also würdest du lieber, ich meine nicht, dass du jetzt irgendwie dein Arbeitgeber irgendwie definieren musst, aber. Interessant. Würdest du gerne zumindest mal. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also da ich ja auch tatsächlich viele Filme gucke und Serien und so, fällt mir die Wild-Kolumne natürlich auch nicht besonders schwer. Vor allem, weil ich da auch schreiben kann, was ich will irgendwie. Und das ist ja eigentlich immer ganz angenehm. Lassen die dich machen, was du willst? Ja. Wobei, im letzten Text ist mir tatsächlich dann später aufgefallen, weil ich schreibe dann immer den Text und dann schicke ich den hin und dann ist es mir auch egal sozusagen. Und das letzte Mal ist mir aber aufgefallen, dass die zwei Sätze am Ende meines Textes rausgestrichen haben, weil sie vielleicht nicht so elegant waren oder so. Auf jeden Fall schien dann etwas, was ich gesagt habe, eher eine Kritik zu sein, obwohl diese zwei Sätze das noch relativiert haben. Ja, so. Und die haben die dann rausgestrichen. Das fand ich irgendwie ganz geil. Diese Arschlöcher. Naja, so ist das halt. Die haben auch deine Jurassic World Kolumne übertitelt mit "Mach dir Spaß". Was ja eigentlich in nur so einem Nebensatz stand, wo du sagst, macht zwar Spaß, aber im Grunde ist es völliger Crap. Ja. So eigentlich gesagt. Ja, das ist halt dieses. Die wollen natürlich auch Klicks einsammeln. Nee, mach ich das dann sauer? Ich bin erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise ist so die Hälfte dessen, was ich so tue, ist ja Schreiben mittlerweile. Also es oszilliert zwischen Schreiben und Moderieren. Und ich habe zwar Regie studiert in München an der Filmhochschule, aber ich finde das so geil, wie wir immer tiefer graben. So jetzt, jetzt wird's richtig tief. Was ist da los? Jetzt wird's richtig. Wir sind jetzt auf Seite 60 der Autobiografie. Aber vor allem ganz kurz: Sind nicht eigentlich die letzten Seiten von jeder Autobiografie beschreiben, wie man anfängt, die Autobiografie zu schreiben? Und dann ist das so ein Zeitspirale? Ist eigentlich nie, müsste eigentlich. Aber ich glaube, ich würde nie meine Autobiografie damit beenden und dann entschloss ich, eine Autobiografie zu schreiben. Und dann würde ich das ganze Buch nochmal wiederholen. Genau, alles nochmal und dann kommt man aus dem Zeitkreis raus. 1600 Seiten, das dickste Buch, was jemals geschrieben aber wurde. Tatsächlich also Dauerschleife. Aber tatsächlich fangen die meisten Autobiografien damit an, oder? Dass jemand sagt, so, ich habe mich entschlossen, alles aufzuschreiben, was mir einfällt. Fangen die mit der Geburt an? Nee, so, erstmal sagen die. Die ersten 80 Seiten so, die fangen immer an, so, jetzt packe ich aus, jetzt erzähle ich alles. Ich habe mir vorgenommen, nichts zu schönen in diesem Buch. Aber ist es nicht geil, dann genau in der Zeit zu bleiben? Also quasi in dem Buch die ganze Zeit zu schreiben, wie man das Buch schreibt und halt nie die Vorzeitigkeit also genau zu wechseln. Genau, einfach immer exakt dokumentieren, was man gerade das ist ja cool. Ich schreibe eine Autobiografie ab dem Punkt, als ich die Autobiografie angefangen habe. Eine Autobiografie. Genau. Eine Biografie. Ja, großartig, einfach nie die Vorzeitigkeit wechseln. Stimmt, das ist ja mega cool, finde ich auch gut. Das stimmt. Wollen wir drei nicht einfach sowas machen? Ich hab mal die Biografie. Mal zu dritten Autobiografie schreiben. Ja, finde ich gut. Ich habe mal die Biografie von Anthony Kiedis gelesen, von dem Sänger der Chili Peppers. Klar. Das ist so das schlimmste Buch aller Zeiten, weil der so ein super langweiliges Leben hat. Also der ist sehr reich, was sehr schön ist. Und dann schreibt er aber immer nur so, wir haben eine neue Platte aufgenommen, dann habe ich das Model XY kennengelernt, war mit ihr zusammen, dann habe ich wieder Heroin genommen, dann hat sie mich verlassen, dann sind wir auf Tour gegangen, dann war ich wieder runter vom Stoff, dann habe ich ein neues Model getroffen, dann haben wir ein neues Album. Wir waren sofort zusammen. Wir haben ein neues Album aufgenommen und dann waren wir wieder auf Tour, dann habe ich wieder Heroin genommen. Also es ist ein Loop. Sein Leben ist ein kompletter Loop. Aber es ist ja immer so, Autobiografien gibt es ja meistens. Ja, Entschuldigung. Es ist ein ewiger Loop, es dauert ewig und es ist nervvoll und man denkt so, also dann erzählt, wie er Under the Bridge geschrieben hat und man hält das ja immer für so ein super metaphorisches, poetisches Lied. Hat er gesagt, da habe ich viel mit Mexikanern unter der Brücke Heroin genommen. Das war die Geschichte. Und am Ende des Buchs schreibt er irgendwie so, und jetzt haben wir eine neue Platte gemacht, ich bin wieder clean, ich fühle mich wieder gut und ich habe jetzt einen Hund und ich hoffe, er wird mich niemals auf Heroin erleben. Und so hört das Buch auf. Ich freue mich auf den Moment, wo er Heroin nimmt und der Hund so, neues Buch. Sorry, neues Buch. Das wollte ich nie sehen. Ich finde, Autobiografien werden ja häufig von berühmten Leuten geschrieben, aber ich finde, dass auch oft die normalen Leute, die den Alltag bestreiten, die Leute auf der Straße, oft viel mehr zu sagen haben. Also was so eine Krankenschwester jeden Tag erlebt in ihrem Beruf und was sie für Sachen durchmacht jeden aber Tag. Aber so Bücher gibt es auch ohne Ende. Ich finde es einfach viel spannender, als es, nur weil jemand berühmt ist, heißt es nicht automatisch, dass er viel zu sagen hat. Das stimmt. Aber es gibt auch viele Biografien von nicht bekannten Menschen. Ja. Nee, das stimmt. Das Tagebuch der Anne Frank zum Beispiel. Was hat die euch geleistet? Hat sich versteckt. Am Ende wurde sie doch gefunden. Big Whoop. So gut war es also nicht das Versteck. Also ich weiß nicht, ob das erzählenswert ist. Ist schon gut, dass wir wieder in diese Richtung rein. Hat mir da nicht mal eine Sketch-Idee mit Anne Frank, die tindert und sich dadurch verrät? Oder sie wird durch Tinder gefunden, dass die Nazis tindern und sie finden? Im Umkreis von 10 Metern? Ach genau, dass sie außerdem die Ortungsdienste angelassen hat. Okay. Nazi-Gags. Wir brauchen auch noch so eine Titelmusik dafür. Ja. Nee, vielleicht nicht. Eigentlich wollte ich mit dir, ich weiß nicht, worin wir jetzt wieder so reagieren, wie halt immer reagiert. Ich mache nochmal nach. Ich wollte mit dir über Jurassic World reden eigentlich. Das ist ja auch von dir. Ja, den musst du jetzt machen. Der von dir kommt. Oh. Ja, nee. Ich wollte wirklich darüber reden, weil ich finde den wirklich furchtbar. Ich bin ein Jurassic Park-Fan. Also. Ich nämlich gar nicht. Mir war Jurassic Park schon immer scheiße. Du hast drei von fünf Punkten gegeben. Weil ich Dinosaurier schon immer voll uninteressant fand. Dinosaurier ist das Uninteressanteste, was es gibt. Du hast Dinosaurier und Tiere. Du bist echt das Gegenteil von Du hast alles, was du nicht selbst bist. Kann das sein? Ich hasse alles, was nicht Menschen sind. Ich finde Menschen toll. Ich liebe Menschen. Aber alles, was nicht, mit dem ich nicht per Sprache kommunizieren kann, ist für mich uninteressant. Was heißt es denn überhaupt, Mensch zu sein? Ja. Was ist denn für dich ein Mensch? Was macht denn für dich diese super Fähigkeit, Mensch zu sein? Ja, was macht für dich ein Mensch zum Mensch? Gibt es nicht auch furchtbare Menschen? Wann ist der Mensch ein Mensch? Fragen furchtbare Menschen, das stimmt. Aber sprechen ist so eine zentrale Fähigkeit. Burger King oder McDonald's? Sprechen. In dem Zusammenhang nochmal Norma aussprechen? Norma. Sehr gut. Norma. Das ist so eine zentrale Fähigkeit, die nur wir sprechen und sich anziehen. Kannst du jetzt mal noch so das ein nervt wirklich, dass die sich nicht anziehen, oder? Ja, dass sie einfach immer denken. Ja, und wie lustig denn alles. Oh, guck mal, der Pavian hat einen roten Po. Ja. Wenn er sich anziehen würde, dann wäre in keinem Zoo das so der Gag. Ich finde es auch furchtbar, wenn man am Strand ist zum Beispiel. Ich bin sehr oft am Strand. wenn dann immer Kinder rumlaufen, nackt rumlaufen. Also wenn Eltern Kinder nichts anziehen. Jetzt ist gut. Okay. Oh Gott. Und dann Kinder nackt rumlaufen. Und man kriegt einen Ständer, ne? Gut, dass ich das getraut habe. Das war nur, die ganze Geschichte war nur eine Rampe dafür, dass du das sagen durftest. Nee, aber das ist doch nicht schön. Also das ist genau wie Tiere. Naja, Kinder können rumlaufen, wie sie wollen. Da ist das ja egal. Sind ja Kinder. Okay, sind auch Menschen. Also du sind verzeihst auch Menschen alles eigentlich. Das war gerade jetzt sein Punkt, dass Kinder nackt durch die Gegend laufen sollen, oder was? Mich stört, dass Kinder nackt durch die Gegend laufen. Weil man andauernd dazu gezwungen wird, sie nackt anzusehen. Das ist doch nicht schön. Aber wie viele nackte Kinder müssen rumlaufen, damit du permanent nackte Kinder dem Zwang ausgesetzt bist? Permanent nackte Kinder. Man muss da doch hingucken. Ich will da mal eine Adresse geben. Also man muss da hingucken. Also man guckt ja da automatisch hin. Das sind ja, aber Dinge, du musst man ja nicht fotografieren. Will, aber dann hingucken muss. Das ist doch so. Die Fotos hätte ich mir sparen sollen. Ja. Mein Anwalt hat mir auch nicht geraten, darüber nicht mehr zu reden. Aber Tabubruch. So. Ja, aber du hättest dich auch nicht selber aufs Foto mit drauf fotografieren müssen. Das war ein Fehler. Ja. Diese Selfies da mit dann nicht. Ja. Nee, komm, wir hören jetzt auch auf. Ich glaube, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war echt cool. Wir hatten die Möglichkeit, uns jetzt mal so kurz so zu fühlen, als wären wir in Gästeliste Geisterbahn Ensemblemitglied. Und das fand ich total schön. Ich habe eben schon zu ihm gesagt, wir werden nacheinander die beiden anderen auch einladen, getrennt voneinander, sie einzeln befragen und das genauso machen, das Konzept nochmal quasi, werden wir genauso. Und vielen Dank, dass du dabei warst, Nils, dass du die Einladung angenommen hast. Ja, sehr gerne. Ich finde, du hast eine ganz eigene Sprache gefunden in der Folge. Ich finde, du hast ein paar Sachen gesagt, wo ich auch wirklich nochmal drüber nachdenke. Und ich finde, wir haben heute eine Seite von dir gesehen, die man nicht immer sieht. Und danke, dass du dich so geöffnet hast. Ja, für euch. Vielen Dank, dass du da warst. Für die, die es nicht gehört haben, herzlich gerade schwul geoutet. Das ist eine kurze Zusammenfassung. Danke, dass du so ehrlich warst. Vielen Dank.